Deutschlandfunk Soundcheck. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk, im Studio ist Günter Jansen und bis 3 Uhr spiele ich weiter Musik von Led Zeppelin. Zu Beginn der zweiten Stunde eben Over the Hills and Far Away aus Houses of the Holy von 1973. Zum ersten Male hatte Led Zeppelin ein Led Zeppelin Album einen extra Titel nach den Nummern 1 bis 4. Auch dieses Album landete wieder an den Spitzen der internationalen LP-Hitparaden. Gold, Platin, die Tourneen wurden immer größer. Die Konzerte in immer größeren Hallen waren immer schneller ausverkauft. Allein in einem Jahr, 1973, verdienten Led Zeppelin mal nur durch Konzerte und Tourneen 30 Millionen Dollar, wie ihr stolzer Manager Peter Grant seinerzeit der Londoner Financial Times erzählte. Led Zeppelin brachen damals alle bisherigen Rekorde. Sie waren schlicht und einfach die größte Rockband jener Jahre. We'll be right back. 1982 erschien das Album Coda, nach dem Ende der Band also. Es enthielt Aufnahmen aus allen Phasen, eben zum Beispiel I Can't Quit You Baby, geschrieben vom Bluesmann Willie Dixon und aufgenommen beim Soundcheck vor einem Konzert in der Londoner Royal Albert Hall am 1. September 1970. Davor, live vor Publikum im richtigen Konzert, The Ocean aus der kürzlich veröffentlichten Dreier-CD How the West Was Won. Als nächstes nun ein weiterer Klassiker aus dem Led Zeppelin-Repertoire, Kashmir aus der Doppel-LP Physical Graffiti, erschien im Februar 1975. Ein ganz typisches Stück, Gitarrenriff von Jimmy Page, das druckvolle Schlagzeug John Bonhams. In der ganzen Rockgeschichte gab es wohl keinen, der so laut getrommelt hat wie Bonzo, Bonhams Spitzname. Und dieser Wumm, dieser Druck kommt auf Kashmir besonders gut rüber. Dazu dann natürlich die markante, hohe Stimme Robert Plants, Bass und Keyboard John Paul Jones mit mächtigen Mellotron-Sounds. Und wie ab und zu bei Led Zeppelin liegt über allem etwas Orientalisches. In den 90er Jahren gab es mal ein Konzert von Page und Plants samt Orchester für MTV. Da klang das besonders westöstlich. Hier aber das Original Kashmir. Space. trades like thoughts inside a dream. He's the path that led me to that place, yellow desert screen. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. And the dust that blows high in dew when the moving through gets me. Minuten 20 Sekunden archetypische Led Zeppelin, Kashmir aus ihrem Doppelalbum Physical Graffiti von 1975. Im Zuge des Riesenerfolges auch dieser Doppel-LP, der ersten Veröffentlichung auf ihrem neuen eigenen Label Swansong, kamen auch nochmal alle 5 Alben davor in die amerikanischen Billboard-Album-Charts. Auch das hatte es vorher noch nicht gegeben. 6 Alben gleichzeitig einer Band in der LP-Hitparade der USA. Sieht man die Geschichte der Band in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, so driftete die Band allmählich auseinander. Drogen waren im Spiel, Alkohol. Jimmy Page tauchte immer weiter ein in mystische Welten. Zu allem Überfluss hatte die Plant-Familie 1976 einen schlimmen Autounfall in Griechenland. Robert Plant saß monatelang im Rollstuhl, an Konzerte war nicht zu denken. Noch viel tragischer wurde es 1977, da starb sein kleiner Sohn an einer Virusinfektion und erst Ende 1978 kamen die Musiker wieder für ein gemeinsames Album zusammen, in Stockholm, in den Polar Studios von ABBA, für das letzte Studioalbum In Through the Outdoor. John Paul Jones hatte hier einen größeren Einfluss als früher, gleich sehr deutlich zu hören bei All My Love mit seinen vielen Keyboards. Danach dann ein Stück aus Presence, das wurde im Dezember 1975 in den Münchner Musicland Studios aufgenommen. Zweimal Led Zeppelin, zuerst also All My Love und dann For Your Life. Oh, Aus den späteren Led Zeppelin-Alben zwei Stücke, zuletzt For Your Life aus der 76er LP Presence, davor All My Love aus ihrem letzten Studioalbum In Through the Outdoor. Auch das gelang wieder direkt an die Spitze der LP-Hitparaden in den USA und England. Obwohl die Luft künstlerisch doch ein bisschen raus war, war es so üblich, doch seit Anfang der 70er Jahre, jedes neue Led Zeppelin-Album erlangte schon allein durch Vorbestellung Goldstatus. Nach dem auch für die Musiker enttäuschenden letzten Album In Through the Outdoor spielten sie ihr größtes Open-Air-Konzert in England vor 260.000 Leuten in Knebworth. Und danach hatten sie nach eigenen Aussagen ihre kleine bandinterne Schwächephase überwunden, besannen sich offenbar wieder auf ihre Stärken und wollten nochmal ein richtiges, hartes, lautes Album machen. Jedenfalls hat das kürzlich Jimmy Page in einem Interview mit der englischen Musikzeitschrift Mojo gesagt. Aber es sollte alles nicht sein. Schlagzeuger John Bonham starb am 25. September 1980 im Haus von Jimmy Page, wo die Band gerade probte. Nach einer durchzechten Nacht mit viel zu viel Alkohol ist er an seinem Erbrochenen erstickt. Das war auch das Ende von Led Zeppelin. Hier jetzt eines der bekanntesten frühen Led Zeppelin-Stücke, Whole Lotta Love. Damit begann das zweite Album. In den USA wurde es gegen den Willen der Band von ihrer USA-Plattenfirma für eine Single-Version radikal gekürzt. Vom langen Mittelteil blieb nicht mehr viel übrig. In England gab es überhaupt keine offizielle Single-Veröffentlichung von Led Zeppelin. In den USA kam die Single Whole Lotta Love bis in die Top 5. Hier natürlich die komplette Albumversion. Give you my love. woman, you need thank you. auch bei Led Zeppelin gab es eine Art Nachgeschichte. 1982 erschien sozusagen posthum die LP Coda mit verstreuten Stücken aus verschiedenen Phasen der Band. Ich habe vorhin schon etwas daraus gespielt. Robert Plant machte Soloalben. In den 90ern gab es Page and Plant. Vorher schon mal in den 80ern kurz zusammen in der All-Star-Oldies-Band The Honey Drippers. Jimmy Page tat sich mal mit dem ehemaligen Free- und Bad Company-Sänger Paul Rodgers für The Firm zusammen. John Paul Jones produzierte und veröffentlichte auch mal ein Soloalbum. Aber alles ist, finde ich, unterm Strich nicht halb so interessant und aufregend wie Led Zeppelin von 1968, 69 bis 1979, 80. Diese vier englischen Musiker. Das war der Soundcheck für heute. Aus dem Studio hier in Köln verabschiedet sich mit einem Ausschnitt aus dem 5. Album Houses of the Holy, das Stück No Quarter. Wie gesagt, aus dem Studio hier in Köln verabschiedet sich Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht. side by side with them. Devil mops their every step. Snow drives by the foot that's slow. The dogs of doom are howling more. Oh, they carry news that must get through. Deutschlandfunk.